Aus Anlass des 68. Jahrestages der Fabrizierung des Sicherheitsgesetzes, eines Werkzeuges der faschistischen Repressalien, veröffentlichte die südkoreanische Internetzeitung Minjungi Sori am 1. Dezember einen Leitartikel und bestand auf die Abschaffung des Sicherheitsgesetzes. Einer Meldung zufolge ließ Kim Jong-tae, Abgeordneter der Partei der Neuen Welt, am 30. November auf der parlamentarischen Vollversammlung unsinnige Äußerungen fallen, die Kerzenkundgebungen verschiedener Kreise Südkoreas für Rücktritt der Präsidentin Park Geun-hye seien von den nordkoreanischen Kräften gesteuert worden, was die Empörung der südkoreanischen Bevölkerung hervorrufe.